Hochwasser, Dürre oder Stürme, die Wetterextreme nehmen wegen des Klimawandels zu und immer mehr Menschen sind davon betroffen. Allein im Jahr 2008 seien durch solche Naturkatastrophen rund 20 Millionen Menschen obdachlos geworden und aus ihrer Heimatregion geflüchtet. Das berichten heute Hilfsorganisationen in Bonn. Dort gehen die Vorbereitungen für die im Dezember anstehende große UN-Klimakonferenz weiter, bisher jedoch ergebnislos. Weder die USA noch die Schwellenländer lassen sich in Sachen CO2-Reduktion auf wirksame Zusagen ein. Für Deutschland verhandelt dort die Europäische Union, denn Umweltpolitik wird vor allem in Brüssel von der EU-Kommission und in Straßburg vom EU-Parlament gemacht. Die Wahlen zum neuen EU-Parlament gingen gestern mit einer eindeutigen Mehrheit für die Konservativen aus. In Brüssel spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten Volker Findhammer. Der EU-Umweltkommissar Stavros Dimas hat unter Umweltverbänden einen guten Ruf. Er engagiert sich sehr. Was bedeutet denn jetzt dieses Wahlergebnis für den zweiten Machtfaktor in Sachen Umweltpolitik, die Mehrheit der Konservativen? Ja, Frau Reimer, wenn wir es mal von der deutschen Arithmetik her im Bundestag betrachten würden, dann gibt es in der Tat im kommenden EU-Parlament einen wirklich schwergewichtigen konservativ-liberalen Block, der ja fast eine Zweidrittelmehrheit auf sich vereint. Aber im Straßburger Parlament geht diese Rechnung so nicht auf. Da sind die Blöcke ja nicht so stark strukturiert, nicht so konservativ oder marktliberal, auch wenn sie diese Fahnen vor sich hertragen. Aber ich glaube, mit Sicherheit wird man sagen können, dass diese Mehrheit ganz gewiss für eine moderatere oder anders gesagt industriefreundliche Umweltpolitik eintreten wird. Und das stärkste Argument dafür dürfte ja die Weltwirtschaftskrise sein und dass man eben in dieser Situation die Unternehmen nicht über Gebühr belasten dürfe. Aber von den grundsätzlichen Zielen der Klimapolitik, davon kann man ausgehen, wird das neue Parlament wohl kaum abweichen. Also an dem Ziel 20% weniger CO2 bis zum Jahr 2020. Wird man wohl sehr wohl festhalten wollen. Allerdings dürften wir natürlich schon erleben, wie das dann in einzelnen Detailfragen doch zu größeren Zugeständnissen des Parlaments kommen dürfte, weil die Mehrheiten eben das zulassen. Und insofern ist diese Verschiebung auch nicht ohne zwingend mit Folgen für die Umweltpolitik. Die Grünen sind europaweit stärker geworden und deren französischer Spitzenpolitiker Daniel Cohn-Bendit träumt schon davon, mit den europäischen Sozialisten die Vormacht der Konservativen zu brechen. Ist das realistisch? Hätte das Einfluss auf eine andere Umweltpolitik oder positionieren sich da die europäischen Sozialisten letztendlich auch eher industriefreundlich in der Krise? Naja, sagen wir es mal so, wenn die Sozialisten im neuen Parlament noch eine einflussreiche Größe wären, dann vielleicht, aber nach dem vorläufigen Ergebnis hat allein die Europäische Volkspartei über 100 Sitze mehr als die Sozialisten und da nutzt der Stimmengewinn der Grünen von 8 Mandaten letztlich wenig, um ein wirkliches Gegengewicht in die Waagschale werfen zu können. Und insofern ist das wahrscheinlich nicht mehr als eine Floskel vom Wahlabend, der ja für Cohn-Bendit und die französischen Grünen sehr erfolgreich war. Und auch in Deutschland haben ja die Grünen gut abgeschnitten. Aber im europäischen Konzert reicht das nicht aus. Wenn man nur einmal auf die ganzen Europaskeptiker schaut, die ja jetzt auch im Parlament in mehreren Fraktionen verteilt sind, die haben allein 145 Sitze im neuen Parlament, also fast so viel wie die Sozialdemokraten. Da gibt es also zu diesem Gedankenspiel von Cohn-Bendit starke Gegengewichte. Heute beginnt ein Treffen der EU-Finanzminister. Die Klimaverhandlungen in Bonn kommen unter anderem deshalb nicht voran, weil die Industriestaaten und Verursacher der Klimaerwärmung und darunter eben auch die Europäische Union nicht bereit sind, klar und deutlich zu sagen, wie viel Geld sie den Entwicklungsländern für notwendige Anpassungsmaßnahmen und Schutz gegen Klimaschäden zur Verfügung stellen wollen. Werden die EU-Finanzminister vielleicht etwas bekannt geben, ihre Kassen öffnen und damit Schwung in die Verhandlungen in Bonn bringen? Nein, diese klare Antwort werden wohl auch in Euro und Cent werden auch die Finanzminister nicht liefern. Das war ja eben, wie Sie sagten, schon auf der Klimakonferenz in Bonn zu hören, dass die EU mit den konkreten Zahlen bis zuletzt warten will, weil das ja immer auch eine Frage der Verhandlungstaktik ist. Also anders gesagt, die EU sucht ja nach einer kostengünstigen Lösung, wie sie die Entwicklungs- und Schwellenländer bei den Bemühungen zum Klimaschutz unter die Arme greifen kann. Da geht es ja auch um viel Geld. Von 100 Milliarden jährlich ist da die Rede, die notwendig werden, um diesen Ländern unter die Arme greifen zu können. Und die EU möchte natürlich, oder auf die EU käme davon ein erheblicher Teil zu. Und bei den Finanzministern geht es aber jetzt erst einmal um die grundsätzliche Einigung, also die Bereitschaft, diese Lasten unter den EU-Mitgliedsländern aufzuteilen. Und das, auch das ist ja nicht unumstritten. Das muss sich dann nach Wirtschaftsleistung und CO2-Ausstoß richten. Also das wird keine konkreten Zahlen geben, aber die grundsätzliche Bereitschaft sehr wohl. Schönen Dank an unseren Korrespondenten in Brüssel, Volker Findhammer.